gammal sång. Betong, balkong, oh-ong. Sommersong. 5 Minuten Sonne da, 5 Minuten später ist sie weg. Hinter einem Wolkenkratzer hält sie sich die meiste Zeit versteckt. Oh Mann, Beton, Balkon, Sommersong. Beton, Balkon, Sommersong. Und wenn der verdammte Bau nicht wär, hätten wir noch 10 Minuten mehr von den lieben Sonnenstrahlen. Doch nun müssen wir bis morgen warten. Beton, Balkon, Beton, Balkon, Sommersong. Sommersong. Beton, Balkon. Da, 5 Minuten später ist sie weg. Hinter einem Wolkenkratzer hält sie sich die meiste Zeit versteckt. Oh Mann, ha! Betonbalkon, Sommersong. Betonbalkon, oh, oh. Sommersong. Betonbalkon, Betonbalkon, Sommersong. Sommersong. Mm-hmm.